Was die Attentäter betrifft, die in Berlin den Anschlag auf die deutsch-arabische Gesellschaft verübt haben, ist die Polizei einen Schritt weitergekommen. Der nach dem Anschlag auf die Gesellschaft sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Manhattan. Then we take Berlin.